Vincent Leitersdorf, Katja Reinke, Susanne Marie Wrage, Till Kretschmar und Thomas Douglas. Eine Produktion des Schweizer Radio und Fernsehen mit dem Südwestrundfunk 2012.